Der 8. Kongress des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas wird in der ersten Hälfte vom Dezember, Sitze 105, 2016, in der Hauptstadt der DVK Pyongyang stattfinden. Hier werden die Erfolge und Erfahrungen des Verbandes in den Aktivitäten nach dem 7. Kongress unter der weisen Führung der Partei und des Staates ausgewertet und die Aufgaben und Wege für die Organisationen des Verbandes bei der ideologischen Erziehung der Bauern entsprechend den Forderungen der Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu dem Kim-Il-Sungismus, Kim-Jong-Ilismus beraten.